Ja, wir waren unglaublich viele Leute am Freitag und Samstag hier. There was a lot of people here Friday and Saturday. Von allen Denominationen. From every nation and all denominations. Ja, und es war wirklich ein Wahnsinn. And it was really incredible. Es hat sehr viel Heilung stattgefunden. There were many healings. Und am ersten Tag haben wir uns damit beschäftigt, dass wir alle würdig sind. And the first day we found out that we are all worthy. So viele von uns sind immer im konstanten Kampf zwischen ja, ich bin Gottes Sohn, aber wenn ich sündige, bin ich irgendwie nicht mehr oder Tochter. So many people struggle with yes, I'm God's son, but I also am a sinner and there's an inner struggle. Und wir wurden davon freigesetzt. And on Friday we were set free from that. Und wir sind würdig und wir sind Gottes Kinder. We are worthy and we are God's children. Wir sind Heilige. We are saints. Und wir dürfen in seinen Thronsaal kommen. And we are allowed to come into his throne room. Und das müssen wir uns immer bewusst machen. And this we always have to be aware of. Aber was mich am meisten berührt hat, war eben der Outreach, also das. But what really touched me? What really touched me is we went on the streets and we evangelized. Straßeneinsatz. Wir waren auf Straßeneinsatz. We were on outreach. Mit diesem Team. With this team from California. Und ihr müsst wissen, dieses Team ist ziemlich verrückt, wenn man es wahrscheinlich nicht kennt. Just to put it mildly, this team is really crazy. Ich habe die Ehre gehabt, mit Ben und James in einem Team. I had the honor of being with Ben and James. Sie waren sozusagen die Leiter von dem Team, das von Amerika gekommen ist. And they were the leaders of the team. Und was da passiert ist, hat mich wirklich unglaublich berührt, aber auch umgehauen wieder mal. And what really took place really blew me away. Ich meine, der Ben ist wirklich ein sehr verrückter Kerl. Ben is really crazy. Wir waren circa 20 Leute und wir sind zum Räumannplatz gegangen. We were 20 people, we went to Räumannplatz. Und es hat geheißen, ja, wir essen zuerst und dann geht's los. We were gonna eat first. Aber er konnte nicht warten. But he couldn't wait. Er konnte nicht warten, er hat einfach angefangen. He just started. Und auf einmal schreit er mitten am Räumannplatz, hey, Leute von Wien. And on the middle of Räumannplatz, he screamed out, hey, people of Vienna. Gibt es jemanden, der Heilung braucht? Is there anybody here who needs Kommt healing? Her. Please come. Und ich dachte mir, And I thought, oh my gosh. Ich kenne ihn nicht. I don't know him. Ich kenne ihn nicht. I do not know him. Muss das gleich so extrem sein? Does this have to be so extreme? Eieiei. Und naja, mit der Zeit habe ich mich dann, ich habe ihn übersetzen müssen, ich habe auch schreien müssen. I had to translate for him, so I had to scream too. Und ich schreie über den Räumenplatz, genau das auf Deutsch halt. And I had to scream this on Räumenplatz. Und mit der Zeit, es war einfach unglaublich, wie sehr sie auf die Leute zugehen. And it was amazing how many people came diese and how Liebe, he came to them. Diese Liebe für Wien. And how he has this love for diese Vienna. Liebe für Menschen. And love for people. Dass sie kein Schamgefühl haben. That they have no feelings of shame. Es ist ihnen egal, was die Leute über sie denken. And it doesn't matter what people think. Ich dachte mir, ja, das ist ja einfach für euch, ihr kommt in ein anderes Land, das würde ich auch machen. And I thought to myself, yeah, it's easy for you. You're here one time and then you're leaving. Von mir aus, ich gehe nach Afrika und mache das Gleiche. I could do the same thing if I go to Africa. Und sie haben gesagt, ja, probiert es doch einfach aus. And then they said to me, just try it. Und wir haben das ausprobiert. And we tried it. Und wir sind gewachsen und wir haben gebetet und wir haben Leute angesprochen. And we grew and we went and talked to people. Und irgendwann war ich schon so sicher, weil ich mich an ihm anhalten konnte, weil ich sehen konnte, wie er das macht, und so habe ich es auch probiert. And because I watched him do it, I could try it myself. Und so haben wir es alle probiert. And so we all tried it. Und auf einmal hat er gesagt, ja, wir können jetzt nicht mehr mit euch gehen, viel Spaß. Have fun. And all of a sudden he said to us, okay, we've got to go, so have fun. Und ich dachte mir, oh nein. And I thought, oh no. Was machen wir jetzt eigentlich? What are we gonna do now? Und wir haben gesagt, wir gehen einfach auf den Räumannplatz und probieren das. And we said, okay, let's go to Räumannplatz and let's try this out. Und auf dem Weg da war ein Mann, der hat sehr schwer geatmet, so wirklich in der U-Bahn-Station. And then in the U-Bahn station at Stephansplatz, there was a man, he was really having a hard time breathing. Und wir sind einfach zu ihm hingegangen und ich habe gesagt, hallo. And I said to him, hello. Ich glaube, du brauchst Heilung. hey, I think you need healing. Und wir haben einfach, ich habe seine Hand genommen, so. And I took his hand. Und wir haben einfach für ihn gebetet. And then we prayed for him. Und auf einmal, er war geheilt. And all of a sudden he was healed. Er war geheilt. He was healed. Es war dieses übernatürliche Mindset von den Bethel-Leuten, das uns angesteckt hat. It, we just were... we got this. It was contagious. The spirit of supernatural that Bethel had. These yeah. people. Das Übernatürliche ist für sie ganz normal. Supernatural things are normal. Und dann waren wir am Räumernplatz und da ist es weitergegangen. And then it continued. Da war ein Verkäufer von Handys. There was a man who was selling handies. Dem war langweilig. He was bored. Wir haben uns gedacht, super, das ist unser Mann. and we thought, great, this is our guy. Okay, und wir gingen zu ihm hin und haben gesagt, hey, wir sind von einer Gemeinde aus Wien und wir wollen dir einfach nur sagen, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. And we went to him, we said, hey, we're from a church in Vienna, we want to tell you, Jesus loves you. Hast du irgendwelche Schmerzen, Krankheiten? Do you have any pain? Do you have any sickness? Und er hat gesagt, ja, mein Rücken und mein Zahn. And he said, yeah, my back hurts and my tooth. Und jemand anderer aus unserem Team hat für ihn gebetet und er war geheilt. And somebody else from the team prayed for him and he was healed. Und es war wie so ein in Trance, meine Güte, was passiert hier? And it was like being in a dream. Ist das real? Is this real, for real? Und es ist einfach, an diesem Tag sind 5 Leute am Räumernplatz geheilt worden. And on this day, this was yesterday, 5 people at Räumernplatz really sie, got healed. Und sie haben die Kraft und Stärke von Jesus gespürt, die heilende Kraft. And they really felt the power of Jesus. Und wir haben sie eingeladen daher. And we invited them here. Und wir hoffen, dass sie kommen. And we hope that they come. Und es war einfach für uns so ein schönes Erlebnis. And it was such an amazing experience. Dass wir gesagt haben, wir wollen das öfter machen. That we said we want to do this more. Wir wollen das jetzt für den Monat April jeden Samstag einmal machen. We want to do this for the month of April every Saturday. Und wenn euch das angesprochen hat und ihr vielleicht Teil davon sein wollt. And if you want to be a part of this. Ein bisschen verrückt vielleicht. Be a little crazy. Über euren Schatten springen. Just jump out of your box. Ihr müsst ja gleich nicht auf dem Räumenplatz rumschreien. You don't have to start screaming at Räumenplatz. Aber vielleicht einfach nur die Menschen zu lieben und mit ihnen über Jesus zu reden. But just we can go to people and just love them. Dann kommt's nächsten Samstag um 2, wir werden uns da treffen. Then come next Saturday, we're going to meet here at 2 o'clock. Oder ihr könnt, wenn ihr interessiert seid, entweder ich werde eine Liste dort hinten hin tun, könnt ihr euch eintragen. Or you can sign up. Für den Outreach, also für den Straßeneinsätze, oder mich nachher sehen. Or just come and see me. Also, Ich wünsche mir einfach für Wien, dass wir übernatürlich denken. I really wish for the city of Vienna that we would begin to think supernaturally. Und kann mal jeder die Hand heben, der auf der Konferenz war? Can people raise their hands? Wie war es für euch? How was it for you? Es war wirklich der absolute Wahnsinn. It was really incredible. Und wir haben einfach so ein Herz auch bekommen, die Leute in Wien zu erreichen. And we got such a heart to reach people for in Vienna. Also nehmt dran teil, wenn euch das anspricht und ihr was verändern wollt. So, participate with this outreach. Danke. I liked Sam's testimony. Mir hat das Zeugnis von Sam sehr gut gefallen. It fulfills my dream for the church. Das erfüllt meinen Traum für diese Gemeinde. That we would be full spectrum. Dass wir wirklich das gesamte Spektrum repräsentieren. Travel the world and find what God is doing. Dass wir die ganze Welt bereisen und das finden, was Gott gerade macht, von dem wir lernen können. And this is called prophetic evangelism. Und das nennt sich prophetische Evangelisation. I'd evangelized 20 years on the Kärntnerstraße. Ich habe für 20 Jahre auf der Kärntnerstraße evangelisiert. I've had to have at least 5,000 conversations with people. Und ich hatte mindestens 5,000 Gespräche mit Menschen. And I evangelize on airplanes pretty much everywhere I go. Ich habe auf Flugzeugen evangelisiert und eigentlich überall, wo ich hinreise. But prophetic evangelism is something new to me. Aber prophetische Evangelisation ist etwas ganz Neues für mich. We're learning all the time. Und wir lernen die ganze Zeit. When I was with Rick Warren in 2006. Als ich mit Rick Warren zusammen war in 2006. For just a moment. Für einen Moment. He said to me, "Never stop learning." Hat er mir gesagt, hör nie auf zu lernen. Just never stop learning. Hör niemals auf zu lernen. So we'll be learning until we go to be with the Lord. Und wir werden weiter lernen, bis wir beim Herrn sind. And you know, Johannes Diem is unbelievably fantastic pianist. He was here last week. Johannes Diem ist dieser unglaublich fantastische Klavierspieler. Er war hier letzte Woche am Morgen. If you put him on a mandolin, aber wenn du ihn auf einen Mandolin ansetzt, it's something brand new. Dann wäre er total verloren. Das ist was ganz Neues. So we may be strong in certain areas, but we need to be we can learn new things. Deswegen sind wir vielleicht stark auf gewissen Bereichen, aber wir können da und Neues dazulernen. It's very exciting what we heard from Sam. Sehr aufregend, was wir von Sam gehört haben. Okay. Father, bless these words, I pray. Vater, ich bitte dich, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Last week we were talking about the holy place. Letzte Woche haben wir über das Heiligtum gesprochen. The tabernacle in the wilderness. Die Stiftshütte in der Wüste. And I showed a little video of it. Ich habe euch ein kleines Video davon gezeigt. And we don't have that video, do we? Haben wir das Video noch da? Forget it. And it's a picture. It says in Hebrews 10 that it's a picture of what is in heaven, actually. Und in Hebräer 10 heißt es, dass das ein Bild ist von dem, was im Himmel ist. You have the court where the priests would enter. Du hast diesen Hof, wo der Priester hineingeht. And that represents us in the community of God as a priestly people. Das repräsentiert uns in dieser Gemeinschaft von einem priesterlichen Volk. It's an absolute direct picture of us. Und es ist ein wirklich direktes Bild von uns. And then you have the tent area. Dann hast du das Zelt. That has two parts. Das zwei Teile hat. As you press toward the presence of God. Wenn du dich in die Gegenwart Gottes hineinbegibst, through the first door, durch die erste Tür durch, the menorah, the lamps, the hast du candles. Auf der linken Seite die Menorah, das ist dieser siebenarmige Leuchter. And then you have the showbread, the bread stacked for the priests. Auf der rechten Seite hast du die Schaubrote aufgebaut. There's no light in there except for the light of the candles. Da gibt's kein Licht da drinnen, außer durch das Licht des Leuchters. Represents the Holy Spirit in our lives. Das repräsentiert den Heiligen Geist in unserem Leben. The bread represents God's word. Das Brot repräsentiert Gottes Wort. We live by every word of God. Wir leben durch jedes Wort von Gott. And this is our life. Und das ist unser Leben. We live according to God's word. Wir leben gemäß Gottes Wortes. In the power and light of the Holy Spirit. In der Macht und in dem Licht vom Heiligen Geist. And then we press toward the very presence of God. Und dann gehen wir weiter zur richtigen Gegenwart Gottes. And as you go toward the second curtain, und wenn du durch den zweiten Vorhang durchgehst, there's an altar there of incense. Da gibt es noch davor diesen Räucheraltar. That represents my worship before God. Das steht für meine Anbetung vor Gott. Represents what I give to God. Da steht dafür, was ich Gott gebe. It's my sacrifice to God. Es ist mein Opfer für Gott. And the coals that were burned on that altar, und die Kohlen, die auf diesem Altar brennen, came from the big altar outside, kamen von dem großen Altar, der draußen ist, where the bulls and the goats were and the lambs were sacrificed, wo die Rinder und die Lämmer und die Ziegen geopfert wurden, which represents Jesus. Das wiederum Jesus repräsentiert, Jesus gave himself. Weil Jesus sich selbst gegeben hat. And so we take coals from there, wir nehmen diese glühenden Kohlen von dort, and we bring those coals to our own sacrifice. Und wir bringen diese Kohlen zu unserem eigenen Opfer. And our worship before God, und unser Opfer vor Gott, is motivated and energized by the sacrifice of Jesus. Ist motiviert und bekommt die Energie von dem Opfer von Jesus. That's why Paul said to the Corinthians. Deswegen hat Paulus zu den Korinthern gesagt, I know nothing among you. Ich kenne nichts unter euch. I've determined to know nothing among you. Also ich bestimme mich selbst dazu, dass ich nichts unter euch kenne. Except Jesus and him crucified. Als Jesus und dem gekreuzigt. You're doing this thing about who's greater, me or Peter or Apollos and all this stuff. Also ihr redet darüber, wer ist größer, Petrus oder ich oder Apollos. I'm not interested in any of that. Und das interessiert mich überhaupt nicht. I'm happy that I didn't baptize any of you. Ich bin sehr froh, dass ich keinen von euch getauft habe. Because you probably say that I baptized you in my own name. Deswegen würdet ihr vielleicht sagen, ich habe dich in meinem eigenen Namen getauft. The only thing I want to know, das Einzige, was ich euch kennen will, wenn ich komme, Jesus is crucified. Ist, dass Jesus gekreuzigt Jesus wurde. Christ and him crucified. Jesus Christus und ihm gekreuzigt. Which is a very, very, very important focus in our life. Das ein sehr, sehr wichtiger Fokus in unserem Leben ist. We are not impressed by people. Wir sind nicht beeindruckt durch Menschen. If you are impressed by people, wenn du dich von Menschen beeindrucken lässt, you're setting yourself up for disappointment. Dann bereitest du dich selbst schon auf die Enttäuschung vor. The only person we should be impressed by is Jesus. Die einzige Person, von der wir wirklich erstaunt sein sollen, ist Jesus. The rest of us are just servants of Christ by his mercy and grace. Alle anderen von uns sind einfach nur Diener in Christus durch seine Gnade. And when you see people who are gifted or people who are impressive, und wenn du Menschen siehst, die irgendwie begabt sind oder beeindruckend sind, be blessed by what they how they help people. Dann sei gesegnet durch das, wie sie Menschen helfen. But never stand in awe of people. Aber bete nie Menschen an. Yeah, never, you know, yeah, something like that. And because it's all about Christ. Weil es geht nur um Christus. The only person that is ever worth being impressed by. Die einzige Person, die es wert ist, dass man von der beeindruckt ist, was the one, war die eine, who took this nail between his, took this nail into his feet. Der diesen Nagel in seine Füße hineinschlagen hat lassen. Willingly. Willentlich. Who was sinless. Er war sündlos. And probably had one nail driven through both feet like that. Und wahrscheinlich hat er sich einen Nagel durch beide Füße, durch die Fersen durchschlagen lassen. Side of the cross like that. Auf der Seite des Kreuzes. And was there for 6 hours. Und hat so 6 Stunden durchhalten müssen. In such pain. In so einem Schmerz, that even Roman soldiers were merciful toward people who were crucified. Dass sogar römische Soldaten barmherzig gegenüber Gekreuzigten waren. Because they gave them something to take. Weil sie ihnen vorher etwas geben wollen. That would somehow numb the pain. Dass ihnen den Schmerz etwas betäubt. But Jesus didn't take it. Aber Jesus hat das nicht genommen. He's the only one. Er ist der Einzige, who is worthy of praise. Der würdig ist, gepriesen zu werden. And he's our Savior. Und er ist unser Erlöser. And if we focus on Jesus Christ and him crucified. Und wenn du dich auf Jesus Christus fokussierst und zwar ihn als gekreuzigt. It brings everything into focus. Dann bringt das alles andere ins Fokus. We will never lose our focus. Du wirst niemals deinen Fokus verlieren. He is the one who gave it all. Er ist derjenige, der alles gegeben hat. Nobody even comes close. Und niemand kommt da nahe heran. He did it willingly. Er hat es willentlich gemacht. He was sinless. Er war sündlos. And he endured the most horrific torture for us. Den schrecklichste Qual, Folter durchgehalten für uns. So that we could freely receive of his mercy. Dass wir frei die Barmherzigkeit von anderen empfangen and können. After the priest sacrificed on the big altar outside, nachdem der Priester auf dem großen Altar draußen im Hof geopfert hatte, he took the blood, hatte das Blut genommen, the high priest once a year, der hohe Priester einmal im Jahr, and would go through the second curtain, und ist durch den zweiten Vorhang durchgegangen, and there was the Ark of the Covenant, wo die Bundeslade gestanden ist, a golden box, eine goldene Kiste, that had two golden angels on the top, auf dem Deckel, wo zwei goldene Engel drauf it waren, represented God's throne, und das hat Gottes Thron repräsentiert, and he would take the blood and he would sprinkle the blood on the throne, und er hat dieses Blut genommen und auf diesen Thron hinaufgesprenkelt. After Jesus resurrected, nachdem Jesus auferstanden ist, he said to Mary, don't touch me. Hat er zu Maria gesagt, berühre mich nicht. I've got to go to my father. Ich muss zu meinem Vater gehen. He had to go, it says in Hebrews 10, he had to go into the real tabernacle. In Hebräer 10 heißt es, er musste in das richtige Heiligtum gehen, in die richtige Stiftshütte gehen. Present the blood to his father. Und dieses Blut seinem Vater vorlegen. And take his seat at the right hand of the father. Und sich zur Rechten des Vaters setzen. And it says in Hebrews 10 that the way to God's holiness was now open. Heißt in Hebräer 10, dass der Weg zu Gottes Heiligkeit jetzt offen steht. Because the blood was shed. Weil das Blut vergossen wurde. Now in Exodus 25:22. In 2. Mose 25, 22 God said to Moses, sagt Gott zu Moses, I will meet you, ich werde dir begegnen at the mercy seat, beim Barmherzigkeitsthron, right between the cherubim. Genau zwischen diesen Cherubimen. I will meet you there. Ich werde dir dort begegnen. This is where we meet God. Und dort ist es, wo wir Gott treffen können. This is our home. Das ist unser Zuhause. It's the mercy seat. Es ist dieser Barmherzigkeitsthron. Sprinkled by the blood. Gesprenkelt mit dem Blut. It's the throne of God that is open to us every moment of the day. Der Thron Gottes, der für uns offen steht, jeden Moment des Tages. It's the place of transformation for us. Das ist der Ort, wo wir uns verwandeln. 2 Corinthians 3. 2. Korinther 3. It said that there was a glory under the law. Heißt es, dass es da eine Herrlichkeit gab unter dem Gesetz. So when God appeared to Moses, als Gott Mose erschienen ist, his face was shining. Da hat sein Gesicht geleuchtet. And as he came back to the camp, und als er zurückging in das Lager, the glory started to fade. Da hat es angefangen, die Herrlichkeit, dass sie weniger und weniger strahlt. He didn't want the people to see it, so he covered his face. Und er wollte nicht, dass die Leute das anschauen müssen, deswegen hat er sein Gesicht bedeckt. And Paul said, und Paulus hat geschrieben, that if the glory under the law was glorious, Herrlichkeit unter dem Gesetz schon herrlich war, so that Moses' face would so shine, dass Moses Gesicht gestrahlt hat, how much more the glory should be in our midst? Dann wie viel mehr soll die Herrlichkeit sein, die in unserer Mitte ist? And this is what we want to press toward. Und das ist es, wo wir hinkommen wollen. This is what we want to measure our life by. Das ist es, womit wir unser Leben bewerten wollen. The presence of God. Die Gegenwart Gottes and the glory of God in our lives und die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben and in our midst und in unserer Mitte. That's what I want to talk about a little bit today. Und darüber will ich heute reden. Because honestly, weil ehrlich gesagt, sometimes you just ask yourself, where is the glory of God in my life? Da fragt man sich, wo ist diese Herrlichkeit Gottes in meinem Leben? Where is the glory of God in the church? Wo ist die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde? Or in the churches? oder in den Gemeinden. Where is this glory? Wo ist diese Herrlichkeit? I want to read a few things that I wrote down. Ich möchte euch ein paar Dinge vorlesen, die ich euch niedergeschrieben habe. Some of these are a review. Einige Dinge sind so eine Wiederholung. The most courageous thing we'll ever do. Das Mutigste, was wir jemals machen werden, ist auf Gott zu warten. The most humble thing you'll ever do. Das Demütigste, was du je machen wirst, ist, ask God for mercy again. Du nochmal Gott um Barmherzigkeit bittest. It's the humblest thing you'll ever do. Das ist das Demütigste, was du jemals machen wirst. And when we meet God at the mercy seat, und wenn wir Gott begegnen beim Barmherzigkeitsthron, this is where we are transformed into His image. Ist das der Ort, wo wir in sein Ebenbild verwandelt werden? It says in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. In 2. Korinther 3, 18 heißt es. That now we behold Him with an open face. Dass wir ihn jetzt anschauen können mit einem aufgedeckten Gesicht. And we are transformed into His very image. Und wir werden in sein Ebenbild verwandelt werden. From glory, von Herrlichkeit, to glory, zu Herrlichkeit. And so as we come to His mercy seat. Also wenn wir zu seinem Barmherzigkeitsthron kommen. The first transformation is that we are transformed into dependency and humble people. Ist die erste Verwandlung die, dass wir abhängig von ihm werden und ein demütiges Volk werden. It's the most humble thing we'll ever do is go back for mercy. Das demütigste, was wir je machen können, ist, dass wir nochmal zurückgehen, um Barmherzigkeit zu empfangen. It kills us. It's just like a crucifixion. Es bringt dich um. Es ist wie eine Kreuzigung. Mercy will crucify your pride. Barmherzigkeit kreuzigt deinen Stolz. It will crucify my arrogance. Es wird deine Arroganz kreuzigen. This is why people don't go to the mercy seat. Deswegen gehen Menschen nicht zum Barmherzigkeitsthron. This is where God says, "I'll meet you here." Und das ist aber der Ort, wo Gott gesagt hat, triff mich dort. You want to meet at the mercy seat. Du willst mich beim Barmherzigkeitsthron treffen. I don't want to meet at the mercy seat. Let's meet at my own righteousness seat. Nein, ich will dich nicht beim Barmherzigkeitsthron treffen. Treffen wir uns bei meiner eigenen Gerechtigkeit. No, I meet you at the mercy seat. Nein, ich habe dir gesagt, ich treffe dich beim Barmherzigkeitsthron. At the mercy seat. That's where we meet. Beim Barmherzigkeitsthron, dort treffen wir uns. And that's where I'm transformed. Und das ist der Ort, wo ich verwandelt werde. But it's not the place where we often go to meet God. Aber das ist nicht der Ort, wo wir oft hingehen, um Gott zu treffen. We often go to meet God at the praise seat. Wir gehen oft zu dem Lobpreisthron hin. Or at the Bible seat. Oder bei dem Bibelthron. Or at the evangelism seat. Oder bei dem Evangelisationsthron. Or the healing seat. Oder bei dem Heilungsthron. Any wonderful thing that God does for us. Also all diese wunderbaren Dinge, die Gott für uns tut. At the miracle seat. Bei dem Wunderthron. But God says, "I'll meet you at the mercy seat." Aber Gott sagt, ich treffe dich beim Barmherzigkeitsthron. This is where transformation takes place. Gnadenthron. Das ist der Ort, wo diese Verwandlung stattfindet. It's just a very humbling experience. Das ist eine sehr demütigende Erfahrung. Now, the most righteous thing we will ever do. Das Gerechteste, was du jemals machen wirst. In terms of having our own righteousness. In dem Sinn, dass du deine eigene Gerechtigkeit hast. In my own natural. In meiner natürlichen Gerechtigkeit. Righteous thing I'll ever do naturally. Das Gerechteste, was ich jemals im Natürlichen machen kann. Is to be honest. Ist, dass ich ehrlich bin. That my righteousness is not really righteous. Dass meine eigene Gerechtigkeit nicht wirklich gerecht ist. That's the most righteous thing I'll ever do. Das ist das Gerechteste, was du je machen kannst. Is to honestly say, das ist ehrlich zu sagen, my righteousness, meine Gerechtigkeit, it stinks. Stinkt. And God says, that's good. Und Gott sagt, das ist gut. That's good. I like that. Ich mag das. Second most righteous thing we'll ever do. Das zweitgerechteste, was du je machen wirst, in the natural. Im natürlichen Sinne ist to show goodness toward the needy. Dass du Güte zeigst gegenüber den Bedürftigen. To be compassionate toward those who are helpless. Und dass du Mitgefühl gegenüber den Hilflosen hast. The wisest thing we'll ever do. Das Weiseste, was du je machen kannst, is to fear God. Ist, dass du Ehrfurcht hast vor Gott. The meekest thing we'll ever do. Das Sanftmütigste, was du je machen kannst, is to pray Father. Ist zu beten Vater. Not my will. Nicht mein Wille. But thy will be done. Aber dein Wille geschehe. The most loving thing we'll ever do. Das liebevollste, was du machen kannst, is lay our life down for another. Ist dein Leben zu geben für einen anderen. The most godly thing I'll ever do. Das gottgefälligste, was du machen kannst, is to suffer injustice. Ist Ungerechtigkeit zu ertragen. With a forgiving and thankful heart. Mit einem vergebenden und dankbaren Herzen. The most godly thing I'll ever do. Das ist das gottgefälligste, was du machen kannst. The greatest thing I'll ever do. Das großartigste, was du je machen kannst, is to live my life. ist dein Leben zu leben, serving God by serving others. Indem du Gott dienst, indem du anderen dienst. The dumbest thing I'll ever do, das Dümmste, was du machen wirst, is to live my life without God. Ist mein Leben ohne Gott zu leben. The most releasing thing I'll ever do, das Befreiendste, was du je machen kannst, is to repent. Ist Buße zu tun. Is a release. Es ist so eine Befreiung. The most evil thing I'll ever do, das Böseste, was du machen kannst, is to defend my sin. Ist meine eigene Sünde zu rechtfertigen. The fastest thing I'll ever do, das Schnellste, was du machen wirst, is to judge another person. Ist eine andere Person zu richten. It's the fastest thing I'll ever do. Das ist das Schnellste, was du machen wirst. The hardest thing I'll ever do, das Schwerste, was du je machen wirst, is to stop judging myself. Ist aufzuhören, dich selbst zu richten. The worst sin most of us will ever commit, die schlimmste Sünde, die wir vielleicht je begehen werden, is judging others, ist andere zu richten, after we ourselves have received mercy from God, nachdem wir Gottes Barmherzigkeit für uns selbst empfangen haben. That's just the worst sin we'll probably ever commit. Ist vielleicht die schlimmste Sünde, die wir je begehen können. The hardest thing I will ever do, die schwierigste Sache, die wir je machen können, is to stop judging others, ist aufzuhören, andere zu richten. The most self-righteous thing I'll ever do, die selbstgerechteste Sache, die du je machen wirst, is to judge others, ist andere zu richten. The most frequent sin I'll ever do, die am häufigsten wiederholte Sünde, is to judge others, ist andere zu richten. The worst sin most of us will ever do, die schlimmste Sünde, die die meisten von uns vielleicht machen werden, is to judge others, ist andere zu richten. The most deceitful thing I'll ever experience, die am meisten die täuschende Sache, die du je erfahren wirst, is my own heart, ist dein eigenes Herz. And one of the most underestimated things about God, und eines der Dinge, die am meisten unterschätzt werden bei Gott, is his love, ist seine Liebe for self-righteous people, selbst für selbstgerechte Leute. I think this is like the most underestimated thing about God. Ich glaube, das ist die Sache, die am meisten unterschätzt wird bei Gott. God loves the older brother. Gott liebt den älteren Sohn. Took me years to realize that. Und es hat mich Jahre gebraucht, bis ich das erkannt habe. Es hat mich Jahre gebraucht, bis ich die Kapazität hatte, selbstgerechte religiöse Menschen zu lieben. And lastly, und zuletzt, the thing that most of us will be most thankful for when we stand before Christ, die Sache, für die wir am meisten dankbar sein werden, wenn wir vor Christi stehen, will not be our gifts, sind nicht unsere Gaben, our talents, unsere Talente, our education, oder unsere Ausbildung, not even our friends, nicht mal deine Freunde, or our church, deine Gemeinde, or our parents, deine Eltern, or our Bibles, oder sogar deine Bibeln. I think it will be most thankful for, ich glaube, die Sache, für die wir am meisten dankbar sein werden, our personal weakness, sind unsere persönlichen Schwächen, the personal weakness that you struggled with, die persönlichen Schwächen, mit denen du gekämpft hast, that kept you from becoming self-righteous, die aber verhindert haben, dass du selbstgerecht wirst, and kept you rightly related to mercy and grace, und dass die bewirkt haben, dass du in der richtigen Beziehung bist zur Barmherzigkeit und Gnade. When we approach God, wenn wir auf Gott zugehen, we mentioned last week, so wie ich es letzte Woche gesagt habe, Hebrews chapter 9, verse 14, Hebräer 9, 14, that God wants to cleanse our conscience of dead works, ist, dass Gott unser Gewissen reinigen will von toten Werken, so that we can serve a living God, damit wir einem lebendigen Gott dienen können. He doesn't want to just cleanse me, er will mich nicht nur reinigen of my unrighteousness, von meiner Ungerechtigkeit. He wants to cleanse me of my self-righteousness, er möchte mich auch von meiner Selbstgerechtigkeit reinigen. But he just doesn't want to cleanse me of my unrighteousness and my self-righteousness, aber er möchte mich nicht von meiner Ungerechtigkeit und von meiner Selbstgerechtigkeit reinigen. He also wants to deliver me from my own righteousness, sondern er möchte auch, dass er mich von meiner eigenen Gerechtigkeit reinigt. Because there can be a difference between self-righteousness and my own righteousness. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Selbstgerechtigkeit und meiner eigenen Gerechtigkeit. Because self-righteousness is a confidence in my own righteousness. Meine Selbstgerechtigkeit ist eine Zuversicht, die ich in meine eigene Gerechtigkeit setze. And so you think you're better than people. Und du denkst deswegen, du bist besser als andere and Menschen. You look down on people. Und du blickst hinab auf andere because Menschen. You're self-righteous. Weil du selbstgerecht bist. But you can also live in your own righteousness. Aber du kannst auch in deiner eigenen Gerechtigkeit leben. It's kind of relative righteousness. So eine relative Gerechtigkeit kann man es auch nennen. It's called relative. If you look at that in Google, relative righteousness. Es wird, also auf Google kannst du es finden unter relative Gerechtigkeit. It means like I'm not so bad and not so good. Das bedeutet, ich bin halt nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. I'm comfortable. Also ich fühle mich wohl darin. I'm not really self-righteous. Ich bin nicht wirklich selbstgerecht. I'm not really unrighteous. Ich bin auch nicht wirklich ungerecht. I'm just a good guy. Ich bin einfach nur ein guter Mensch. I help people. Ich helfe Menschen. I know my righteousness stinks. Ich mache halt meine eigenen Gerechtigkeit. If God's not merciful, wenn Gott nicht barmherzig ist, then I'm lost. Dann bin ich halt verloren. This was Cornelius. Das war Cornelius. It says in Acts chapter 10 that Cornelius was a righteous man. In Apostelgeschichte 8:10 heißt es, dass Cornelius ein gerechter Mann war. This is before he gave his heart to Christ. Das war bevor er sein Herz Christus gegeben hat. He was called a righteous man. Dort wurde er ein gerechter Mann genannt. And he gave to the poor. Und er gab den Armen. And the angel came down and said, God has seen your prayers, heard your prayers, and God has seen your giving to the poor. Und dort heißt es, dass der Engel hinabkam und gesagt hat, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, dass du den Armen gibst. And then he found the righteousness of Christ. Und dann fand er die Gerechtigkeit von Christus. Then the gospel was preached to him. Dann wurde das Evangelium ihm gepredigt. Like it says in the King James Version, the glorious gospel. So wie es in der King James Version heißt, das herrliche Evangelium. Now when we approach the mercy seat, we find the glory of God. Wenn wir zum Gnadenthron kommen, dann finden wir die Herrlichkeit Gottes. And I looked on Google, I looked at all these definitions and books. What is the glory of God? Und ich habe auf Google gesucht, die Definitionen und auch die Bücher, was ist die Herrlichkeit Gottes? And most everybody said you can't define it. Und die meisten haben gesagt, das kann man nicht definieren. You can't define it. Du kannst es einfach nicht definieren. That doesn't help me. You can't tell me that. It doesn't help me. Und ich habe gedacht, das hilft mir überhaupt nicht. So I kind of took all their definitions and I took a walk and I thought, come on, I got to figure this out. What is the glory of God? Und ich habe halt all diese Definitionen gesammelt und habe halt gedacht, okay, ich muss es irgendwie herausfinden, was so ist die Herrlichkeit Gottes. With this definition, something like this. Deswegen bin ich mit folgender Definition herausgekommen. Okay, the glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. Is God's supernatural manifestation. Ist Gottes übernatürliche Manifestation. Of who he is. Für wer er ist. To the eyes, the mind or the heart of individuals. Für die Augen, den Verstand und das Herz von Individuen. And it never leaves us the same. Und es lässt uns nie so, wie wir waren. And that's important about the glory of God. Und das ist wichtig über die Herrlichkeit Gottes. When you see it, wenn du es siehst, you're not the same. Dann bist du nicht mehr dasselbe. It's so outside of our reality. Das ist so weit draußen von unserer Realität. It's not good. Das ist nicht gut. It's not better. Es ist nicht besser. It's not best. Es ist nicht das Beste. It's not the greatest. Es ist nicht das Großartigste. It's not the most fantastic. Es ist nicht das Fantastischste. It's not the most unbelievable. Es ist nicht das Unglaublichste. It's not the most unimaginable. Es ist nicht das Unvorstellbarste. It's glorious. Es ist herrlich. On the top. Ganz oben, it's auf glorious. Der Spitze, es ist herrlich. Take all those adjectives together. Nimm all diese Adjektive zusammen. Put them into one little Schublade, one little category. Ja, gib das alles in dieselbe Kategorie rein. And it's not glorious. Und es ist nicht herrlich. Because glory is the highest word. It's above everything. It's Herrlichkeit, herrlich ist noch darüber hinaus. When you see it, wenn du siehst, you cannot be the same. Dann kannst du nicht mehr dasselbe sein. It's like looking at a nuclear bomb. You're different. Das ist so ähnlich, wenn du so einer nuklearen Explosion zuschaust, du bist nicht mehr dasselbe. You'd be blind if du wirst blind sein, wenn du da zuschaust. We cannot perceive the glory of God and not be changed. Wir können nicht die Herrlichkeit Gottes empfangen und unverändert dabei bleiben. But all of us know about the throne of grace. We all know that, right? Aber wir alle kennen diesen Gnadenthron. We've all been to Bible studies. We've all studied the book of Hebrews. Wir waren so in Bibelrunden. Wir haben das Buch der Hebräer durchgelesen. Why is it that we don't? Why is it that we walk away from prayer and we're not transformed? Wie kann es sein, dass wir weggehen vom Gebet und aber nicht verändert werden? I ask myself that. Ich frage mich das selbst. I want the glory of God in my life. I want it. Ich möchte diese Herrlichkeit Gottes in meinem Leben. Do you know what's the most transforming thing to me? Wisst ihr, was das am stärksten verwandelnde Sache für mich ist? Is to realize. Ist zu erkennen, that God deeply, deeply loves. Dass Gott mich wirklich, wirklich liebt. Even the most self-righteous people. Sogar den selbstgerechtesten Menschen. Even the most evil people. Sogar die allerbösesten Menschen. He deeply, deeply loves them. Er liebt sie wirklich. There was a guy in the Old Testament named Manasseh. I don't know if you remember him. Es gibt da einen Menschen im Alten Testament, der heißt Manasseh. And he's recorded in 2 Chronicles. Es wird ihm geschrieben in 2. Korinther, 33. Chronike 33. He became king of Judah when he was 12. Er wurde mit 12 Jahren der König von Juda. And he reigned 55 years. Und er regierte 35 Jahre. Longer than any king ever reigned. 53 Jahre länger als jeder andere König. In Israel. He was the worst, most evil king imaginable. Und er war der schlimmste, allerböseste König, den man sich vorstellen kann. He would put images in the temple. Er hat selbst Götzen im Tempel aufgestellt. He would go to witches. Er ging zu Hexen. He would pray to demons. Er hat Dämonen angebetet. He would worship demons. Er hat Dämonen he got the whole nation to worship demons. Und er hat die ganze Nation dazu gebracht, Dämonen anzubeten. He put filthy images in the place of God in the temple. Er hat so schmutzige Statuen eben in die Gegenwart Gottes gebracht, he even in den Tempel. Sacrificed one of his sons to demons. Er hat sogar einen seiner Söhne einem Dämon geopfert. And God said, und Gott sagte, this guy is more evil. Ist noch böser. Than the nations that I destroyed. Als die Nationen, die ich zerstört habe, to give them the land. Um ihnen das Land zu geben. He has done more evil. Er hat noch schlimmere Sachen than gemacht. Any other king. Als jeder andere König. And has made Israel more evil. Und hat Israel noch böser gemacht. Than any other nation. Als jede andere Nation. So God warned him. Deswegen hat Gott ihn gewarnt. And he didn't listen to God. Aber er hat nicht auf Gott gehört. This guy, this wicked, evil man. Dieser wirklich bösartige Mensch. And it says, und es heißt, that he killed so many innocent people. Dass er so viele unschuldige Menschen getötet hat. The blood of Jerusalem was just running. I mean, the streets were just running with the blood of innocent people. Dass das Blut von unschuldigen Menschen durch die Gassen und Straßen Jerusalems geflossen ist. Surely this guy, ganz sicherlich dieser Mensch, deserves. Verdient es. The absolute full force of God's wrath eternally. Die gesamte Macht von Gottes ewigen Zorn. So God warned him. Und Gott hat ihn gewarnt. He didn't listen. Er hat aber nicht zugehört. So God brought the Assyrians. Deswegen hat Gott die Assyrer gebracht. And they invaded the land. Und die haben das Land erobert. And they put a hook through his nose. Sie haben ihm einen Haken durch die Nase getrieben. And they put him in iron. Und sie haben ihn mit Eisen gefesselt. And they took him to Babylon. Und haben ihn mit nach Babylon genommen. Can you imagine walking all the way to Babylon? Kannst du dir vorstellen, den ganzen Weg nach Babylon zu gehen? With a hook through your nose? Mit einem Haken durch die Nase? And being pulled by a soldier who doesn't like you? Der gezogen wird von einem Soldaten, der dich nicht mal ausstehen every kann. Every time he wanted you to move, he just pulled. Jedes Mal, wenn er will, dass du dich bewegst, reißt er dran. All the way? Den ganzen Weg. And then it says this. Und dann heißt es Folgendes. And when he was there, als er dann dort war, 2 Chronicles chapter 33 verse 13, 2. Chronike 33, Vers 13. In his distress, in diesem ganzen Umstand, he prayed to the Lord his God. Zu Gott, seinem Herrn. This guy prays. Dieser Mensch betet. This guy prays. Er betet. And he humbles himself greatly. Und er hat sich ganz stark gedemütigt. And God said, too late. Und Gott sagt, zu spät. I'm not impressed. Ich bin nicht beeindruckt. All the lives you've destroyed. All die Leben, die du zerstört hast. Too little, too late. Zu wenig und zu spät. But he didn't say that. Aber das hat Gott nicht gesagt. When he prayed to God, als er zu Gott betete, God was moved. War Gott bewegt. He touched the heart of God. Er hat das Herz Gottes berührt. And God heard him. Und Gott hat ihn gehört. And God brought him back to Jerusalem. Und Gott hat ihn zurückgeführt nach Jerusalem. And made him king again. Und hat ihn nochmal zum König gemacht. And then he reversed everything he had done. Und dann hat er alles umgekehrt, was er vorher gemacht hatte. But it was too late. Aber es war zu spät. Because the people were so sin infested. Weil die Sünde schon so stark Besitz ergriffen hat von dem Volk. That God still had to judge the nation despite of all of his efforts. Dass Gott trotzdem diese Nation richten musste, trotz all seiner Anstrengungen. But you just think of this guy. Aber denk über diesen Menschen nach. How evil can you get? Wie böse kannst du werden? And God und Gott meets him at the mercy. Begegnet ihm beim Gnadenthron. God is merciful. Gott ist barmherzig. This is our God. Das ist unser Gott. We come to a God whose mercy is inexhaustible. Wir kommen zu einem Gott, dessen Barmherzigkeit unerschöpflich ist. But this is my point today. Und das ist mein Punkt für heute. Why don't we experience the glory? Warum erleben wir nicht diese Herrlichkeit? That should be shining forth on us from the mercy seat. Die auf uns strahlen sollte von diesem Barmherzigkeitsthron. And I think it's this. Und ich glaube, es ist Folgendes. That we hesitate, dass wir zögern, to bring our self-righteousness to God. Dass wir unsere Selbstgerechtigkeit vor Gott bringen. We hesitate to bring our own righteousness to God. Und wir zögern, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit zu Gott bringen. Oh, we'll bring our unrighteousness to him. Wir bringen unsere Ungerechtigkeit zu ihm. But not our own righteousness. Aber nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Not the stuff that we're comfortable with. Nicht die Dinge, mit denen wir uns wohlfühlen. And here's how I can tell whether I'm living in my own righteousness. Und da kommt die Sache, wo ich dann wissen kann, ob ich in meiner eigenen Gerechtigkeit lebe. And my own righteousness can be defined at best as, meine eigene Gerechtigkeit kann definiert werden am besten, I am honest before God, indem ich sage, ich bin ehrlich vor Gott, and I'm good toward people. Und ich bin gut zu Menschen. That's Luke 8:15. Das ist Lukas 8:15. That's the good soil. Das ist der gute Boden. But the good soil cannot save itself. Aber der gute Boden kann sich nicht selbst retten. So God puts the gospel on the good soil. Deswegen gibt Gott das Evangelium zu dem guten Boden. And here's how I can tell, I think, whether I'm living in my righteousness or God's righteousness. Und so kann ich herausfinden, so denke ich zumindest, ob ich in meiner eigenen Gerechtigkeit lebe oder in Gottes Gerechtigkeit. And not that I'm even self-righteous. Und das bedeutet noch nicht einmal, dass ich selbstgerecht bin. Or not that I'm even unrighteous. Und das bedeutet auch nicht, dass ich ungerecht bin. But the both of them are just a half a step away from my own righteousness. Aber beide sind nur jeweils einen halben Schritt von meiner eigenen Gerechtigkeit entfernt. And I think this is how you can tell. Und ich glaube, so kannst du es herausfinden. Am I good? Bin ich gut? Or am I glorious? Oder bin ich herrlich? It's a huge difference. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Between being good, zwischen gut zu sein, and being glorious, und herrlich zu sein. I'll just close with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. What Jesus said in Luke chapter 6. Das hat Jesus gesagt in Lukas Kapitel 6. Vers 32. If you love only those who love you, wenn du nur die liebst, die dich lieben, why should you get credit? Warum solltest du dafür belohnt werden? Even sinners do that. Selbst Sünder machen das. See, it's good, but it's not glorious. Also man sieht, es ist gut, aber es ist nicht herrlich. And if you do good only to those who are good to you, wenn du nur denen Gutes tust, die auch dir Gutes tun, why should you be credited? Warum sollst du dafür belohnt werden? Even sinners do that. Selbst Sünder machen das. It's good, but it's not glorious. Es ist wiederum gut, aber nicht herrlich. And if you lend money only to those who repay you, und wenn du nur den Menschen Geld leist, die dir das wieder zurückzahlen können, why should you be credited? Warum solltest du dafür belohnt werden? Even sinners lend to other sinners. Selbst Sünder leihen Geld anderen Sündern, for a full return. Wenn sie alles wieder zurückerhalten. That's all good. Das ist alles gut. But it's not glorious. Aber nicht herrlich. Love your enemies. Liebe deine Feinde. Do good to them. Tu ihnen Gutes. Lend to them. Borge ihnen. Without expecting to be repaid. Ohne zu erwarten, das wieder zu bekommen. Then, dann, and we can say, and only then, und wir können hinzufügen, und nur dann, your reward from heaven will be very great. Deine Belohnung vom Himmel sehr groß sein. And you will truly be acting like children of the Most High. Und dann wirst du wahrlich so handeln wie die Kinder vom Allerhöchsten. And here it is. Und da kommt's. For he is kind, weil er ist freundlich, to those who are unthankful, zu denen, die undankbar sind, and evil, und böse. And the word evil is panaros, the worst kind of evil. Und dieses Wort böse ist im Griechischen panaros, die schlimmste Art von böse. Worst kind of infectious evil. You're contaminating people. Die schlimmste Art von Bösartigkeit, die sich auch auf andere Leute ausbreitet. That's what our God is like. Und so ist unser Gott. And it says in 2 Corinthians 3, when we come to the throne of mercy. Und es bedeutet, er sagt dann in 2. Korinther 3, wenn wir zum Thron der Barmherzigkeit kommen, the glory of God, we are changed into his image. Dann werden wir durch seine Herrlichkeit verändert in sein Ebenbild. And this is his image. Und das ist sein Ebenbild. But you know what the key is? Aber wisst ihr, was der Schlüssel dazu ist? The key is to see myself like that. Der Schlüssel ist, dass ich mich selbst so sehe. The more honest I am before God, je ehrlicher ich bin vor Gott, the greater revelation I'll get of his mercy. Die größere Offenbarung bekomme ich von seiner Barmherzigkeit. And the greater revelation I get of his mercy, die größere Barmherzigkeit, die ich von seiner größere Offenbarung, die ich von seiner Barmherzigkeit bekomme, the more I will love. Desto mehr werde ich lieben. Luke chapter 7. Lukas 7. The woman comes in the midst of the Pharisee's home. Die Frau geht mitten hinein in das Haus des Pharisäers. She comes and crawls in. She's washing Jesus' feet with her tears. Sie geht hinein und krabbelt sogar hinein und wäscht Jesus Füße mit ihren and Tränen. She's drying it with her hair. Und sie trocknet sie ab mit ihren Haaren. The Pharisees say, if you were a prophet, you would know who this woman is. Und der Pharisäer denkt sich, hey, wenn du ein Prophet wärst, dann müsstest du wissen, was das für eine Frau ist. Simon, let me ask you a question. Und Jesus sagt, Simon, lass mich dir eine Frage stellen. When I came in, als ich hineinkam, did you give me a kiss? Hast du mich geküsst? Nein. You washed my hands? Hast du meine Hände gewaschen? Did you oil my forehead? Hast du meine Stirn gesalbt? No. Nein. Nothing. Nichts. But this woman has done everything. Aber diese Frau hat alles getan. And you know why? Und weißt du warum? I'll tell you why. Ich sag dir warum. Because she was forgiven much. Weil ihr viel vergeben worden ist. And that's where the glory is. Und das ist es, was die Herrlichkeit she ist. She loves much. Sie liebt viel. Because she is forgiven much. Weil ihr viel vergeben worden ist. And God wants to forgive us much. Und Gott will uns viel vergeben. His mercy is inexhaustible. Seine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. This is where the transformation comes in. Und dort fängt die Verwandlung an. So God says, come on, bring as much as you can. Und Gott sagt, komm, bring so viel herein, wie es geht. Bring alles her. I don't want to bring it all. I mean, nein, ich möchte nicht alles bringen. Bring it all. Nein, bring alles bring hinein. It all. Just bring it all. Bring alles. Bring it all. Those who are forgiven much, love much. Denen, denen viel vergeben worden ist, die lieben auch viel. And where we get deceived, und wo wir getäuscht werden, is that we don't bring our self-righteousness before God. Ist, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit nicht vor Gott bringen. We just bring our unrighteousness. Wir bringen nur unsere Ungerechtigkeit. Yeah, I mean, I gossiped. I'm sorry. Ja, ich habe schon wieder geschwätzt. Das tut mir leid. I had sinful thoughts. I'm sorry. Ich hatte sündige Gedanken. Es tut mir leid. I'm sorry. Ich habe geflucht. Das tut mir leid. I cheated on my taxes. I'm sorry. Ich habe Steuer hinterzogen. Es tut mir leid. I didn't go to church on Sunday. I'm sorry. Ich bin am Sonntag nicht in die Gemeinde gegangen. My Bible, I'm sorry. Ich habe meine Bibel nicht gelesen. Is that it? War das alles? I think that's it. Ja, das war alles. That's it. Das war alles. Those that are forgiven little, love little. Remember that. Erinnere dich dran, denen, denen nur wenig vergeben worden ist, die lieben auch nur wenig. Why don't you bring the big stuff in here? Warum bringst du nicht die großen Dinge herein? The fastest thing we'll ever do is judge someone. Das Schnellste, was wir machen werden, ist, andere zu richten. The fastest thing we will ever do in our life is judge someone. Das ist das Schnellste, was wir je machen werden in unserem Leben, jemanden anderen zu richten. Kind of und wenn wir diese schweren Dinge vor Gott bringen und diese schweren Dinge auf den Tisch stellen, right bin gleich zurück. Is that too much? Ist das schon zu viel? No. Nein. Right back. Komm schon wieder zurück. I gotta go in the van for a moment. Ich muss kurz zum Van gehen. Too much? Das ist schon zu viel? No. Nein. I got more. Ich habe noch mehr. I got the trailer too. Ich habe noch den Anhänger voll. You bring it all there. Und du bringst alles and hin. Most of it, most of it is on the side of self-righteousness. Ist auf der Seite der Selbstgerechtigkeit. And you realize, und du erkennst, God dass Gott even the self-righteous. Sogar die Selbstgerechten liebt. He's not intimidated. Er ist nicht eingeschüchtert. His mercy is inexhaustible toward the self-righteous. Seine Barmherzigkeit ist unerschöpflich gegenüber dem Selbstgerechten. God, you know what? I don't want to surprise you here. Du sagst vielleicht, Gott, ich will dich nicht überraschen. But I'm so self-righteous. Aber ich bin so selbstgerecht. I'm so judgmental. Ich richte so schnell. And God says, und Gott sagt, you're not surprising anybody. Das überrascht hier keinen. I see it every single day of your life. Ich sehe das jeden Tag deines Lebens. And it's hindering my glory. Und es hindert meine Herrlichkeit, because you're not being honest. Weil du nicht ehrlich bist. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for this morning. Danke für diesen Morgen. Thank you for your mercy. Danke für deine Barmherzigkeit. We want more than anything, wir wollen mehr als alles andere, to be a New Testament church, eine neutestamentliche Gemeinde zu where sein, your glory is manifested. Wo deine Herrlichkeit sich manifestiert. Where people come in and sense you, wo Menschen hineinkommen und dich spüren and are never the same. Und nie dieselben so sind wie vorher. Just cannot be the same. Dass sie nie so sein können, glory, wie sie vorher waren. Dass deine Herrlichkeit is transforming. Menschen verwandelt. We're never the same. Wir sind nie so wie vorher. I just pray, Father, und ich bete, Vater, such a degree of your glory is already here. Dass deine Herrlichkeit dir schon zu so einem Grad hier ist. And yet you want to give glory to glory to glory to glory. Aber du willst Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit hinzufügen. Of glory. So I pray this morning. So bete ich heute Morgen. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist heute jemand hier. And you've never given your life to Jesus. Und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. He loves you. Er liebt dich. He loves you deeply. Er liebt dich ganz stark. He's here. Er ist hier. He wants to fill your heart. Er möchte dein Herz füllen. With his love. Mit seiner Liebe. He wants to show himself to you. Und er möchte sich selbst dir zeigen. Pray with me. Bete mit mir. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. I've done many wrong things and hurtful things. Ich habe ganz viele schlimme und falsche Dinge getan. I've judged a lot of people. Ich habe viele Menschen gerichtet. Cleanse me. Reinige forgive mich. Me. Vergib mir. Fill my heart with your glory. Füll mein Herz mit deiner Herrlichkeit. In Jesus name. In Jesu Namen. Say these words. Sag diese Worte. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. Let's go before the Lord and just bring him the things that we're convicted of right now through this message. Lasst uns vor Gott hingehen und ihm die Dinge bringen, von denen wir gerade überführt wurden durch diese Botschaft. Father, we want to bring to you our self-righteousness. Vater, wir wollen dir unsere Selbstgerechtigkeit bringen. Where we judge people, even here in this church service. Wo wir selbst hier in diesem Gottesdienst Menschen gerichtet haben. Where we spoke negatively about a brother or sister. Wo wir negativ über einen Bruder oder eine Schwester gesprochen haben. Or maybe we compared ourselves with someone else. Oder vielleicht haben wir uns mit jemand anderem verglichen. This is also self-righteous. Das ist ebenfalls Selbstgerechtigkeit. Let's take a moment and go before him. Lass uns den Moment nehmen und vor ihn hingehen. And just confess. Und einfach nur bekennen. And if we confess, we know we'll get mercy. Und wir wissen, wenn wir bekennen, dass wir Barmherzigkeit empfangen werden. Father, we thank you so much that we meet you at the mercy seat. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir dir am Barmherzigkeitsthron begegnen dürfen. Thank you that it's the only place where we can meet you. Danke, dass das der einzige Ort ist, wo wir dich treffen können. Where your son gave his blood on our behalf. Sohn an unserer Stelle sein Blut hingegeben hat. And this blood cleanses us from all of our wrongdoing. Dieses Blut reinigt uns von all unseren Ungerechtigkeiten. And makes us righteous. Und macht uns gerecht. And I just have a word for some people here. Ich habe ein Wort für einige Leute hier. That really try hard to please God. Die sich wirklich anstrengen, um Gott zu gefallen. And you take things really seriously and you take other people really seriously and you want to help them. Und du nimmst andere Dinge und Menschen wirklich ganz stark ernst und du willst ihnen helfen. And God wants to say to you today, if this is you. Und wenn das du bist, dann will Gott dir heute sagen. You are not responsible for another person's well-being. Du bist nicht verantwortlich für das Wohlergehen einer anderen Person. You are not responsible. Du bist nicht verantwortlich. You are not responsible for. Du bist nicht verantwortlich für your grown-up sons or daughters. Für deine erwachsenen Söhne oder Töchter. They have to take their own responsibility. Sie müssen ihre eigene Verantwortung übernehmen. And God says, please stop saving them. Und Gott sagt, bitte hör auf, sie retten zu wollen. Let me be God. Lass mich einfach Gott sein. Commit them to me. Gib sie mir hin. And if they have consequences for their bad decisions, und wenn sie Konsequenzen erfahren für ihre schlechten Entscheidungen, let them carry those consequences. Lass sie diese Konsequenzen tragen. Don't take them away. Nimm sie ihnen nicht weg. I am teaching them through their bad decisions. Ich lehre sie durch diese schlechten Entscheidungen. If you keep rescuing them, they're not going to get taught. Wenn du sie immer wieder rettest, dann können sie nichts daraus lernen. So you are not responsible for other people's bad decisions. Du bist nicht verantwortlich für die schlechten Entscheidungen von anderen Menschen. And you are not responsible for someone else's happiness. Und du bist nicht verantwortlich für die Fröhlichkeit von anderen Menschen. You are only responsible for yourself. Du bist nur dir selbst verantwortlich. Für dich selbst verantwortlich. And God wants to say to you, I love that you are so responsible. Und Gott möchte dir sagen, ich liebe es, dass du so verantwortungsbewusst bist. But I carry the whole world on my shoulders. Aber ich trage die gesamte Welt auf meinen Schultern. Not you. Nicht du. So let it go. Also lass es gehen. Let the burden drop. Lass diese Last fallen. Drop your burden at the foot of the cross. Wirf deine Last zum Fuß des Kreuzes hin. And God says, I will carry it for you. Und Gott sagt, ich werde sie für dich tragen. And God says, you are my special possession. Und Gott sagt, du bist mein ganz besonderer, wertvoller Besitz. You are my prized possession. Du bist mein gepriesener Besitz. And someone had a picture of them, this man standing before the Lord. Und jemand hatte ein Bild von sich selbst, wie er vor dem Herrn stand. And he was standing in front of Jesus, totally filthy. Und er stand vor Jesus total beschmutzt und dreckig. So Jesus took a sponge. Also hat Jesus einen Schwamm genommen. And he dipped it into a bowl of oil. Und hat es in eine Schale mit Öl getaucht. And he started to wipe all of the man's dirt and filth from his body. Und hat angefangen, den ganzen Dreck und Schmutz von dem Mann runterzuwaschen. So lovingly, so gently. So liebevoll und so sanft. And just picture that Jesus is doing that to you right now. Und stell dir mal vor, dass Jesus das gerade für dich macht. You've brought him your unrighteous deeds and you've brought him your self-righteous deeds. Du hast ihm deine ungerechten Taten und deine selbstgerechten Taten gebracht. And now Jesus is taking that oil and he's wiping you clean. Und Jesus nimmt jetzt dieses Öl und er wischt dich rein. And then this man said in his vision, he stood before the Lord and he was totally clean. Und dieser Mann hat dann weiter erzählt, er stand dann vor dem Herrn und er war absolut rein. And he looked at the Lord. Und er hat den Herrn angesehen. And he expected God to say something to him. Und hat irgendwie darauf gewartet, dass Gott was zu ihm sagt. Like go and sin no more. So wie geh und sündige jetzt nicht mehr. But you know what the Lord said to him? Aber wisst ihr, was der Gott zu ihm gesagt hat? He gave him a great big smile. Er hat ihm so ein strahlend großes Lächeln geschenkt. And he said, und hat gesagt, now go out and play. Geh raus und spiel jetzt. And that's what God is saying to some of you here. Und Gott sagt zu einigen von euch, you are cleansed. Du bist gereinigt. Now go out and play. Geh raus und spiel. Be a child. Sei ein Kind. Be a child in my kingdom. Sei ein Kind in meinem Königreich. You don't have to be so grown up. Du musst nicht so erwachsen sein. You don't have to carry so many burdens. Du musst nicht so viele Lasten tragen. I want you to be as light-hearted as a little child. Ich möchte, dass du so leichtherzig bist wie ein kleines Kind. I have taken care of all the sins, all the wrongdoings. Don't feel bad anymore. It doesn't bless me if you feel bad. Ich habe schon mich gekümmert um all die Sünden und all diese Dinge, die du falsch machst. Beschäftige dich nicht mehr mit diesen Sachen. It blesses me when you're free, when you're happy and when you go out and play. Es segnet mich, wenn du frei bist, wenn du fröhlich bist und hinausgehst und spielst. And so I just give in Jesus' name, I give people here permission to go out and play. Und ich gebe hier in Jesu Namen die Erlaubnis hinauszugehen und zu spielen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Danke, thank you Jesus. For taking away burdens today. Danke, dass du heute Lasten wegnimmst.